Neulich saß ich wieder einem Mädchen gegenüber, irgendwo in einem vollen Zugabteil. Sie guckte zu Boden, ich gelangweilt aus dem Fenster, denn zwischen uns lag sowas wie ein Keil. Dann nach einer Weile fing sie an, sich zu bewegen, und mir fiel plötzlich auf, wie hübsch sie war. Genau in dem Moment stand sie auf und ging zur Türe, und ich schaute in ein blaues Augenpaar. Nur für einen Augenblick sahen wir uns an und hatten einen Augenblick. Ich fuhr noch etwas weiter, setzte mich in eine Kneipe und versuchte, jenen Schock dort zu verdauen. Doch da kam schon wieder eine nette Dame um die Ecke. Ich wollte meinen Augen fast nicht trauen. Nur für einen Augenblick sahen wir uns an und hatten einen Augenblick. Nur für einen Augenblick sahen wir uns an und hatten einen Augenblick. Danach las ich eine Zeitschrift, um mich etwas abzulenken, doch auch diese Sache brachte nicht grad viel. Denn schon auf der dritten Seite war ein attraktives Mädel, was mir ebenfalls außerordentlich gefiel. Nur für einen Augenblick sahen wir uns an und hatten einen Augenblick. Nur für einen Augenblick sahen wir uns an und hatten einen Augenblick. Augenblick, Augenblick. Augenblick, Augenblick, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Augenblick mal.